Freunde schon gar nicht, kaum weiß ich mir selbst, wer ich bin. Am Tag auf der Straße und nachts auf der Parkbank, der Himmel ersetzt mir das Dach. Wer ahnt, was ich fühle, wer weiß, was ich denke, man blickt mir nur kopfschüttelnd nach. Bin auf der Suche nach Liebe, aber wen kümmert das schon? Vor vielen Jahren las ich mal eine Geschichte und die hieß, glaub ich, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Den Kopf voller Träume von Freiheit und Liebe, so rannte ich einstmals davon. Nun steh ich durchnässt an der Straße der Sehnsucht und weiß es, ich hab das verloren. Was einst Ideale, was Ziele des Lebens, was Inhalt der Reise gewesen. Und was ich getan hab und wo ich gelandet, ist an meiner Kleidung zu lesen. Ich mal eine Geschichte und du liebst, glaub ich, das Gleichnis vom verlorenen Sohn.